Verehrte Zuhörer, auf unserem Programm stehen nun zwei Hörspiele nach Geschichten von Wassily Schukschin. Sie hat ihren Mann nach Paris geschickt und Ivan, was machst du denn hier? Funkfassung Peter Greiner. Regie Gerlach Fiedler. Das Vorwort über den Autor schrieb Brigitte van Kann. Mit erheblichen Lücken im Wissen von der Welt kam ich vom Lande in die Hauptstadt. Und die Literatur und die Kunst erschienen mir als Zauberwerk menschlichen Geistes. Künstler waren für mich große Weise, wie Menschen aus einer anderen Welt. Und auf einmal war ich mitten unter ihnen. So beschrieb der sowjetische Schriftsteller und Regisseur Wassily Schukschin den Beginn seiner außergewöhnlichen Karriere. Als er anfing zu schreiben und Filme zu drehen, lag bereits ein bewegtes Leben hinter ihm. Ein unerschöpfliches Reservoir für den Geschichtenerzähler. Geboren 1929 in einem sibirischen Dorf, hatte Wassily Schukschin dort nach Abschluss der siebenklassigen Schule auf der Kolchose, dann auf Großbaustellen an verschiedenen Orten gearbeitet. Den dreijährigen Militärdienst leistete er bei der Schwarzmeerflotte ab und kehrte 1952 in seine Heimat zurück, wo er als Leiter einer Abendschule tätig war. Zwei Jahre später ging er nach Moskau und studierte dort an der Filmhochschule das Fach Regie. Seine ersten Erzählungen, Anfang der 60er Jahre veröffentlicht, waren eine literarische Sensation. Bald gehörte der Sibirier zu den profiliertesten Vertretern der sogenannten Dorfprosa, einer Richtung, die damals in der Sowjetliteratur aufkam und das russische Dorf als neuen literarischen Kontinent entdeckte. Schukschins Thema, der Verlust der dörflichen Heimat, das Gefühl, in der Stadt nicht heimisch zu werden, hatte nicht unwesentlich zu seinem Erfolg beigetragen. Glaubhaft konnte er die Probleme eines Dörflers schildern, den es in die Stadt verschlagen hat. Er wusste schließlich, wovon er sprach. Es hat sich so ergeben, schrieb er, als er schon längst zu den Erfolgsautoren seines Landes zählte, dass ich mit meinen 40 Jahren weder ein richtiger Städter noch ein Dörfler bin. Eine schrecklich unbequeme Lage. Schlimmer, als wenn ich zwischen zwei Stühlen säße. So als hätte ich ein Bein am Ufer, das andere im Boot. Das Leben auf dem Dorf erscheint dem Autor als ruhig und naturverbunden, während in der Stadt Hektik, Anonymität herrschen und jeder dem Wohlstand und dem Erfolg hinterherjagt. Doch die moderne Zeit ging auch am russischen Dorf nicht spurlos vorbei. Die großen Umwälzungen, die der Einsatz von Maschinen und die Landflucht mit sich brachten, riefen den Autor weder als Feind des Fortschritts noch als Idyllenmaler auf den Plan. Schukschin hat in unzähligen Artikeln und Interviews erklärt, dass er die Veränderung auf dem Lande für unabwendbar, aber auch für sehr schmerzlich hält. Dieser Schmerz, die Frage, wie die Menschen auf ihre Zeit reagieren, hat ihn am meisten interessiert. Ort der Untersuchung ist also bei ihm die menschliche Seele. Und keine seiner Geschichten kommt ohne Berufung auf diese private Instanz aus. Die viel zitierte, Wodka-getränkte russische Seele sucht man hier allerdings vergebens. Den Schukschinschen Helden sind einfache Leute, Chauffeure, Lagerarbeiter, Holzfäller, tut die Seele weh. Sie ächzt, stöhnt und schreit. Ihr Kummer hat immer etwas mit der Diskrepanz zwischen dem persönlichen Lebenstraum und der Wirklichkeit zu tun. Die schmerzende Seele, eine Unruhe, von der all diese Grübler, Eigenbrötler und Wahrheitssucher umgetrieben werden. Schukschins Helden sind oft tragikomische Figuren, die auf ihrem Weg zum Glück bestehen, selbst dann, wenn ihnen daraus Schaden erwächst. Er lässt seine Personen in ihrer Sprache, im Slang, zu Wort kommen. Seine Erzählungen, arm an äußerer Handlung, leben vom Dialog. Man hat sie als filmische Prosa bezeichnet. Und in der Tat lesen sich manche wie Drehbücher. Wassily Schukschin starb 1974 in Moskau, erst 45 Jahre alt, an einem Herzversagen. Nicht etwa Überanstrengung durch seine drei Berufe hatte dem vitalen Mann einen frühen Tod gebracht. Wassily Schukschin hat sich in seiner Kunst verausgabt, seine Energie verströmt, um die Träume und Leiden vieler Menschen zum Ausdruck zu bringen. Für ein behutsames Leben war seine Seele, wie die seiner Helden, zu unruhig gewesen. Thank you. Wir befinden uns in Moskau, vor einem der riesigen Wohnblöcke, wie es sie in allen Industrienationen gibt. Unser Held heißt Kolja. Kolja Paratov, bitte sehr. Jede Woche samstagsabends gibt Kolja Paratov im Freien eine Vorstellung. Er holt die Harmonika mit den drei Knopfreihen und dem kunterbunten Balg heraus, zieht sie auseinander und los geht's. Ihren Mann nach Paris geschickt und gab ihm trocken Brot. La la la la la la la la la la la la la la la. Zwischenspiel. Kolja vollführt komisch mit dem Hintern wackelnd ein paar Tanzschritte. Die alten Weiblein, die abends in Scharen nach draußen kommen, lachen. Auch die Gören, die noch nicht in die Häuser gescheucht wurden, lachen. Hat sie ihm noch zugeraunt, der Satan schlag dich tot. Kolja ist ein charmanter Bursche, grauäugig, mit leicht vorspringenden Backenknochen und blond geschecktem Haarschopf. Er ist zwar nicht groß, wirkt aber wie einer jener kräftigen Sibirier, die noch heute in Erinnerung der Stadt Moskau des Jahres 1941 leben, als eben solche helläugigen jungen Männer in weißem Halbpelz Tag und Nacht durch die Straßen zogen und allein durch ihren Anblick die Riesenstadt beruhigten. Kolja, spiel die Zigeunerin! Ja! Kolja, der seinen zünftigen Samstagsschwips hat, schmunzelt. Vajusha! Ruft er und schaut hinauf zu den Fenstern des Häuserblocks. Wirf mir doch die Stiefeletten runter! Die Kumpels wollen die Zigeunerin hören! Vajusha denkt nicht dran, Antwort zu geben. Sie ist sauer auf Kolja. Sie hasst ihn wegen dieser Vorstellungen. Sie schämt sich. Ivan, lass die Flasche rumgehen. Hier, na, war das was? Ah, das war was. Waren die Augen schwarz genug? Na gut, Leute, ich bin euer dummer August. Feuer! Vajusha! Mein Frauchen! Wirf mir doch die Stiefeletten runter! Die Kumpels wollen heiße Rhythmen. Ja. Waljuscha oben denkt. Sie hasst ihn wegen dieser Vorstellungen und schämt sich. Kolja weiß es und er ruft absichtlich lange, lässt die Stimme komisch überkippen und erheitert so das proletarische Volk. Waljuscha! Duscha! Moja Duscha! Zeig dich den Proleten! Zeig dich doch, mein schwarzer Maulwurf! Zeig die Schäufelchen! Zeig die sammelfötigen Krallen! Zeig ein Brustlein! Oder das linkische Beinchen! Au! Die Leute lachen, schauen nach oben. Krachend reißt sie beide Fenster auf im zweiten Stock, lehnt den gewaltigen Busen aufs Fensterbrett und schnaubt vor Wut. Zeig dich eher an bei der Miliz, du blauer Stinker! Und ich zeig dich! Den Kochtopf hau ich dir über den Schädel! Der Spruch mit dem Kochtopf ist aber heiß, Valja! Zu heiß! Nimm lieber die kalte Bratpfanne! Kolja lacht auch. Merkwürdig aber ist, Koljas Augen lachen nicht. Er sieht Waljuscha stocknüchtern an und scheint zufrieden, dass er sie auf die Palme gebracht hat. Vor 3 Jahren hat Kolja mit eben dieser Vorführung der Zigeunerin die stolze Valja betört. Kolja, der Sibirier, hatte Valja auf die idiotischste Weise kennengelernt. Brieflich. Er diente zusammen mit ihrem Bruder bei der Armee und der zeigte eine Fotografie seiner Schwester herum. Einige Soldatenherzen waren im Nu entflammt, denn Valja war einfach schön. Sie baten um die Anschrift, aber Valjas Bruder gab sie nur Kolja, seinem besten Kumpel. Kolja schickte eine Fotografie von sich nach Moskau und mit ihr viele schöne Worte. Valja antwortete. Ein Briefwechsel entspann sich. Kolja war 1 Jahr älter als Valjas Bruder, wurde früher entlassen aus der Armee, fuhr allein nach Moskau, Valja zu treffen. Valjas ganze Verwandtschaft hatte sich versammelt. Alle wollten Kolja beschnuppern. So, du bist Kolja. Ja, ich bin der. Na, tritt näher. Und? Dein Beruf, Bursche? Beruf? Noch keinen. Aha. Aber ich habe in der Armee gelernt, LKW zu fahren. Und schießen natürlich. So natürlich ist das Schießen gar nicht. Überanstreng meinen Freund nicht. Setz dich, hier ist für alle Kaffee und Kuchen. Okay. Oh, schön. Es stört mich allerdings, dass der brave Soldat außer einer Seele und einer Haartolle vorläufig nichts aufzuweisen hat. Ja. Vor allem keinen Beruf. Aber das ist eine Sache, die man erwerben kann. Mich jedenfalls hast du. Du bleibst gleich hier in Moskau. Fährst nicht erst zur Mutter aufs Dorf. Oh ja, danke. War ja. Ich bleib gleich hier bei euch. Du kannst bei mir im Zimmer wohnen. Na, na. Ja. Was werdet ihr da machen? Unsinn, Mama. Das geht. So wurde Kolja denn Moskauer. Waljuscha und er, sie lebten nun gemeinsam und dabei merkten sie, dass sie beide äußerst verschieden waren. Aber zu spät. Übers Jahr wurde ihnen Töchterchen Nina geboren. Hübsch, gesund, rund und rosig. Kolja begriff, hier saß er fest. Die Verwandtschaft legte zusammen, kaufte ihnen eine 2-Zimmer-Genossenschaftswohnung. Kolja wechselte mehrfach den Arbeitsplatz, aber überall gab's nicht mehr als höchstens 120 Rubelscheinchen. Valja dagegen hatte bis zu 300 Rubel bar auf der Hand. Sie war Telegrafistin. 24 Stunden Dienst, dann 48 Stunden frei. Und in der Freizeit nähte sie als gelernte Schneiderin. Ihr gegenseitiges Verstehen begann damit, dass Kolja bei seiner Frau sehr bald eine gewaltige, verwunderliche Geldgier entdeckte. Er versuchte, auf sie einzuwirken. So ginge das doch nicht. Aber er erhielt eine eiserne Abfuhr. So geldgierig. Sind ja bei uns nicht mal die Weiber im Dorf. Halt die Klappe mit deinem Dorf. Fahr doch hin, hier hält dich keiner. Kolja zermarterte sich bestürzt das Gehirn. Da setze ich ganz schön drin. Ganz schön. Er war nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn er vom Kuhdorf stammte. Aber dass ihm das Schicksal den Vogel zeigen würde, hätte er sich nie und nimmer träumen lassen. In der Armee hatte er oft darüber nachgedacht, wie er nach der Entlassung leben würde. Erstens den 10-Klassen-Abschluss in der Abendschule nachholen. Er hatte 9 Klassen. Zweitens und drittens und viertens. Alles aus und vorbei. Das erste Jahr war er ständig auf der Suche nach einer passenden Beschäftigung gewesen. Unbewusst hatte er nach einer Arbeit gesucht, die, wenn schon ihm selber nicht so, doch seiner Frau Valja gefiel. Eine solche Arbeit jedoch fand er nicht. Er gab auf und blieb Transportarbeiter im Handel. Dann kam die Tochter zur Welt und er musste ihr seine ganze freie Zeit widmen, denn die geizige Valja nahm sich keine Kinderfrau, die das Mädchen zumindest hätte ausfahren können. Und sie selber nähte und nähte und nähte. Koljas Traum vom 10-Klassen-Abschluss platzte. Er setzte die Tochter auf das Bänkchen, spielte ihr auf der Ziehharmonika vor und schnitt beim Singen Grimassen. Mein Traum ist nicht ein Nebelwölkchen, das plötzlich schmilzt im Tageslicht. Lächelnd seid ihr vorbeigegangen, jedoch bemerkt habt ihr mich nicht. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mein Traum ist nicht ein Nebelwölkchen, das plötzlich schmilzt im Tageslicht. Lächelnd seid ihr vorbeigegangen, jedoch bemerkt habt ihr mich nicht. Gut, Ninalein. Kolja hätte am liebsten grimmige Tränen der Wut geweint. Ach. Gern wäre ich aufs Dorf abgehauen. Doch der Gedanke, denn dich, Töchterchen, zu verlieren? Nein. Das geht alles über meine Kräfte. Auch wenn es 3-mal sibirische Kräfte sind. Und sie viel aushalten können. Alles. Nur das nicht. Dann war Koljas Mutter zu ihnen auf Besuch gekommen. Valja war höflich zu ihr gewesen. Trotzdem hatte die Mutter Angst vor ihr. Angst, einen Schritt zu viel in der Wohnung zu tun. Mutter, hast du Angst, Kleinina auf den Arm zu nehmen, oder was? Mama, was soll das? Was denn, Kolja? Du bist so komisch. Nimm's nicht mal dein Enkelkind auf den Arm. Ach, ich hab Angst, mein Junge, dass ich was falsch mach. Du bist mir eine. Lass gut sein. Was hast du denn? Bin Gott sei Dank einmal hier gewesen. Gut geht's dir, mein Junge. Gut, gut. Ja. Was ihr so alles besitzt, dem Herrgott sei Dank. Bleib nur gesund, mein wilder Bursche. Dein Frauchen ist in Ordnung. Hat Haar auf den Zähnen, schon war das. Aber besser als eine Schlampe am Tisch und im Bett. Natürlich, die Hausfrau ist sie ja. Gott mit euch. Ich werde nun wieder abreisen. Du bringst mich doch noch zum großen Bahnhof. Ja, natürlich, Mutter. Ins Dorf geht's wieder, mein Junge. Ihr rennt einem ja die Zeit weg vor Aufregungen. Leb du dein gutes Leben als Genosse. Beim Streit nach der Abreise traf Valjuscha ihren Mann an empfindlicher Stelle. Eine feine Mama hast du. Hä? Kommt her und sitzt den ganzen Tag rum. Wie eine Kuh. Wie bitte? Kein einziges Mal hat sie uns Mittag gekocht. Nicht einmal ist sie mit dem Kind ausgefahren. Feine Dame vom Dorf spielen oder was? Da bekam Valja zum ersten Mal von Kolja einen Hieb ins Genick. Ohne ein Wort zu sagen, lief sie zu ihren Eltern petzen. Kolja blieb bei Nina, trank sich einen an und wartete ab. Dann erschienen die Eltern, wutentbrannt. Pass auf, du ja. Bursche! Pass auf, du! Jawohl! Bei Handgreiflichkeiten gegen meine Tochter fliegst du im Nu raus ja. aus Moskau! Ja, wer bist du denn, Kolja, was? Ja. Haben wir sie dafür großgezogen, dass du die Hand gegen sie erhebst? Raus mit! Ah, dazu bist du nicht der Mann, klar? Was denkst denn du, was die für Freunde gehabt hat? Ingenieure! Denen kannst du doch nicht mal das klare Wasser reichen, du Prolet! Und er macht dir so einen Fehler? Den ersten Bissen hätte ihr nehmen sollen, ein Ingenieur! Und ab zum Standesamt! Und die Sache gleich verplumpen lassen! Verplumpen? Aber die waren schlauer als ihr! Haben ihr Vergnügen gehabt und sind nun über alle Berge. Du. Was blast ihr euch so auf für die Frösche? Miststück. Dreckskerl. Ingenieure waren das, du. Du Transportarbeiter. Wir gehen sofort zur Miliz. Sofort rufen wir die Miliz. Ja, wegen Vandalismus in der Ehewohnung. Sitz da im gemachten volkseigenen Nest und muck noch auf, du Schwein. Schweinehund! Jawohl! Hungerleider vom Dorf! Kolja ging bleich mit dem Hackmesser auf die drei zu. Wenn ihr nicht auf der Stelle still seid, dann bringe ich euch alle um. Ihr Aasgeier! Schlabber euch glatt das Ventil auf! Seitdem wussten die Eheleute Paratow, dass ihr Bund einen nicht wieder gut zu machenden Riss bekommen hatte. Valja ging von nun an abends weg, zu Kunden, zum Nähen. Die beiden schliefen übrigens noch miteinander. Na? Kommst du ins Bett? Mit deinem bleichen Kuhalter? Ne? Wie sind denn die Kunden bei Juscha? Du Dummer aus dem Osten. Nicht wie du denkst. Von der Sorte bin ich nicht. Nicht von der Sorte. Aber von der anderen. Lass mich. Es kam nun wieder vor, dass sie mit der Tochter an Sonntagen Ausflüge machten. Dreimal besuchten sie die All-Unions-Ausstellung. Kolja kaufte in der Schaschlik-Bar Schaschliks, eine Flasche guten Weins, Süßigkeiten für die Tochter. Es schmeckte ihnen, sie tranken Wein. Kolja sah verstohlen seine Frau an. Ach. Was machen wir nur? Was machen wir nur, wir zwei Dummköpfe? Und dabei könnten wir gut leben. Andere könntest du auch. Sie sahen sich auf der Ausstellung dies und das an. Kolja hatten es die landwirtschaftlichen Maschinen angetan. Lange stand er vor Traktoren, Sämaschinen, Mähdreschern. Von den Maschinen sprangen die Gedanken zum heimatlichen Dorf. Und das Herz tat ihm weh. Er wusste nur zu gut, so wie er lebte, das war kein Leben. Das war etwas Absurdes, Jämmerliches, Abscheuliches. Die Hände entwöhnten sich der Arbeit, die Seele verdorrte, vergeudete sich nutzlos an kleinliche, rachsüchtige, boshafte Gefühle. Bei den Handelsleuten hat er das Trinken gelernt. Die machten statt zu arbeiten auch lieber 3-4 Flaschen im Keller leer. Zu den Transportarbeitern kamen noch die Fleischverkäufer, lauter, gesunde, kräftige Kerle, unbekümmert wie eine Axt. Wie sollte das weitergehen? Das sah schlecht aus. Und um nicht an die verhasste Zukunft denken zu müssen, dachte er an sein Dorf, an die Mutter, an den Fluss. Er dachte bei der Arbeit, er dachte zu Hause, er dachte tags, er dachte nachts. Aber das Nachdenken half nichts. Es vergiftete nur die Seele. Und er bekam Lust, sich zu betrinken. Was mache ich bloß? Die Kinder bleiben doch bei der Mutter. Bin ich schuld, dass alles so gekommen ist? Kolja sitzt da auf der Parkbank vorm Häuserblock, spielt leise Harmonika. Er improvisiert eine traurige Melodie. Und er denkt. Er denkt. Er denkt. Sein ganzes Dorf schreitet er in Gedanken ab. Blickt in jeden versteckten Winkel, lässt sich am Ufer des reißenden, klaren Flusses nieder. Er weiß, wenn er allein kommt, weint die Mutter. Es ist eine große Sünde, sein Kind zu verlassen. Sie wird ihn bitten, zurückzukehren. Sie wird auf ihn einreden. Oh Gott. Was tun? Einsam sinnend dudelt Kolja. Die Leute, die zuhörten, sind längst nach oben gegangen. Valja kommt zu ihm herunter. Willst du hier noch lange dudeln? Erwach! Erst machst du den Clown für die Leute und nun lässt du sie nicht schlafen. Idiot. In allen Wohnungen klatschen sie nun über dich. Kolja mag nicht antworten. Hörst du nicht? Nina kann nicht schlafen, elender Spinner. Mach den Rüssel zu. Ach, das Fenster oben. Dann schläft sie schon. Idiot. Verträumter. Dämliche Stadtziege. Miststück aus Moskau. Wie du auf der Ausstellung geschwärmt hast. So einen kleinen Traktor müsste man haben. Ein kleines Kombinatchen und 10 Hektar Land. Übrig gebliebener Kulak. Ihr träumt vom Einzelbauernleben, du und deine Mutter. Es gefällt euch nicht im Kolchos. Hast wohl keine Lust, in den Kolchos zu gehen. Ungeheuerlich. Jetzt reicht's. Ungeheuerlich, denkt Kolja. Denn Kolja hatte Valja erzählt, dass der Großvater, der Vater, die ganze Familie früher arme Häusler waren und als Erste dann in den Kolchos eintraten. Kolja stellt die Harmonika zitternd aufs Bänkchen. Diese freiwillige Katorga macht ihn noch zum Seelenkrüppel und Trinker. Die Sache muss ein Ende haben, verdammt. Schnell läuft der Valja die 2 Treppen hinterher. Er stürmt in die Wohnung. Gattin Valja, nichts Gutes ahnend, packt das Kind. Bloß nicht mich anzurühren. Bloß nicht. Kolja fliegt am ganzen Leib. Er stottert. Leg das Kind hin. Wag bloß nicht, mich zu schlagen. Ich erschlag dich heute. Kolja wundert sich selbst, als habe nicht er diese Worte gesprochen, sondern ein anderer, und zwar vorsätzlich. Deine Uhr ist abgelaufen. Kolja? Wolltest nicht auf der schönen, weiten Welt leben. Also krepier diese Nacht richtig dich hin. Kolja geht in die Küche. Holt aus dem Tischkasten ein kleines Beil. Er tut alles ruhig. Das Zittern hat nachgelassen. Soll es doch laufen. Er geht ins Wohnzimmer zurück. Valja ist nicht da, hat sich weggeschlichen mit dem Kind. Er tritt in den Treppenflur, steht dort ein Weilchen. Hat alles seine Richtigkeit. Alles. Dann kehrt Kolja in die Wohnung zurück. Er legt das Beil an seinen Platz, wandert durch die Küche. Dreht den Wasserhahn ab. Holt aus seinem Versteck eine angebrochene Flasche Wodka. Gießt ein Glas voll. Stellt die Flasche wieder an ihren Platz. Steht da mit dem Glas. Und leert es in den Ausguss. Die Freude gönne ich euch nicht, ihr Lumpenpack. Elendiges. Er nimmt den Reisigbesen, fegt, denn die Küche ist verdreckt. Wie denn nun? Demnach hat sie ihren Mann nach Paris geschickt. Er schließt das Fenster und die Lüftungsklappe. Zieht die Gardine zu. Schließt die Tür. Er steckt sich eine Zigarette an. Macht zwei, drei tiefe Züge. Drückt sie dann aus. Dann nimmt er einen Bleistift und schreibt mit Großbuchstaben auf den weißen Zeitungsrand. Töchterchen. Papa ist auf Dienstreise. Die Zeitung legt er gut sichtbar auf den Tisch. Und öffnet den Gashahn. Beide Brenner. Als am anderen Morgen Valja und der Schwiegervater und die Schwiegermutter kamen, lag Kolja in der Küche auf dem Boden, das Gesicht in den Händen vergraben. Es stank nach Gas, sogar auf der Treppe noch. Dieses Miststück hat nicht mal das Gas ins Schwung. Aber da begriff Valja, was geschehen war. Kolja! Die Schwiegermutter griff sich ans Herz. Der Schwiegervater ging zu Kolja, drehte ihn auf den Rücken. Auf Koljas Gesicht waren die Tränen noch nicht getrocknet. Die blondschäckige Tolle klebte ihm an der Schläfe. Kolja. Kolja. Der Schwiegervater rüttelte Kolja, öffnete ihm mit den Fingern die Lider. Dann brachte er den Körper in die frühere Stellung. Da müssen wir wohl die Miliz. Ponja Lagutjens Schwester studierte in Minsk. Einmal im Monat fuhr Ponja dorthin, brachte ihr was zu essen und bezahlte die Miete. Er schwatzte gern mal mit den Studentinnen, den Freundinnen der Schwester, kaufte ihnen ein paar Flaschen Rotwein, predigte... Hauptsache Vorsicht. Hier treibt sich was rum. Da kommt einer an, find ich doll, so und so, wie wär's denn? Dann hustet ihm was, zieh Leine und so. Erst mal auslernen und dann die anderen Sachen. Hab jetzt mein Studium im Kopf und sonst nichts. Und einmal, Ponja hatte die Mädchen morgens zum Institut begleitet, wollte er bis zur Abreise einen Stadtbummel machen. Sein Zug fuhr abends. Er schlenderte, guckte, trank am Automaten Wasser und setzte sich im Park auf eine Bank. Kaum saß er, hörte er... Junger Mann... Entschuldigen Sie mich und meine Aktentasche, bitte. Darf ich einen Augenblick Ihre Zeit in Anspruch nehmen? Warum? Wir drehen hier Außenaufnahmen. Oh. Fürs Kino? Die Dame setzte sich zu ihm. Ja, und wir brauchen für eine Episode einen, einen so wie Sie. Einen von Ihrem Typ. Ah, mein Typ wird verlangt. Und solche Scherze. Was bin ich denn für ein Typ? Na ja, ein einfacher. Verstehen Sie, wir brauchen einen einfachen Burschen vom Lande, der zum ersten Mal in die Stadt kommt. Oder vordringt mit einem naiven Lerneifer. Ah, verstehe. Wo arbeiten Sie? Bin nicht von hier. Bin bloß bei meiner Schwester zu Besuch. Ach, und wann reisen Sie ab? Heute schon. Am Abend geht der Zug. Mhm. Tja, schade. Dann wird nichts daraus. Und zu Hause zu erreichen, in einem Dorf, nicht wahr? Mhm. Ja. Und als was arbeiten Sie zu Hause im Dorf? Traktorist und solche Scherze. Sie müssten nämlich mindestens eine Woche hier bleiben. Ginge das denn nicht? Kaum. Gerade jetzt. Ach so. Na schade. Excusez. Die Dame wandte sich zum Gehen, kam aber gleich wieder zurück. Haben Sie denn eventuell 20 Minuten Zeit? Klar. Ich möchte Sie einfach dem Regisseur vorstellen, damit... Wie soll ich es Ihnen am besten erklären? Nun, damit... ich weiß, dass wir richtig nach seiner Vorstellung vom Typ her suchen. Hätten Sie was dagegen? Es ist gleich in der Nähe, dort im Hotel. Mhm. Sagen Sie, und dieser Typ, was will der in der Stadt? Nun wissen Sie, er sucht sein Glück. Er ist so einer, der auf die leichte Tour zu Geld kommen will. Ach, Geld auf die leichte Tour wird mir jetzt auch nicht schaden. Zum Herbst will ich's Haus ausbauen. Es ist Zeit zum Heiraten und solche Scherze. Wir haben's ziemlich eng. Da sind erst mal Kinder da, kann man sich kaum noch drehen und wenden. Ja. Werden denn bei Ihnen auch alle gut bezahlt? Das fragen Sie ja reichlich früh, mein Lieber. Könnten Sie denn eine Woche bleiben, Typ? Oh, eine Woche? Das will aber überlegt sein. Na gut. Ich schicke ein Telegramm nach Haus. Mein Typ wird beim Film eine Woche verlangt. Ende. Na los. Moment, Moment, Moment. Noch nicht. Kann ja auch sein, dass Sie gar nicht geeignet sind. Sie haben doch gesagt, ich wäre genau der Typ. Und solche Scherze. Das entscheidet ganz allein der Regisseur. Der Regisseur, ein hagerer Mann über 50 mit lebhaften, klugen Augen, begrüßte Pronja sehr freundlich, taxierte ihn scharf, rasch, ließ ihn im Sessel Platz nehmen. Die nette Dame erzählte kurz, was sie von Pronja erfahren hatte. Gut, wenn es klappt, leiten wir alles in die Wege. Und nun lassen Sie uns bitte allein. Wir wollen versuchen, ein bisschen, ein bisschen zu proben. Die Dame ging hinaus. Wie war doch Ihr Name? Prokopi. Und Pronja stand auf dabei. Bleib Sie sitzen, bleib Sie doch sitzen. Ich setze mich auch. Also, Traktorist. Mhm. Filmfan? Eigentlich ja, aber es passt nicht immer. Wie das? Ja, den Sommer über steckt man die ganze Zeit auf dem Feld. Und im Winter geht's zum Einschlag. Einschlag? Was ist das? Na, Holzfällen. Verheiratete nicht, die machen zu Hause Reparaturen. Aber Junggesellen wie ich, die fahren zum Einschlag. So, so, so. Nun, Prokopi. In unserem Film kommt folgende Episode vor. Ein Bursche vom Dorf fährt in die Stadt. Er ist auf der Suche nach einem besseren Leben. Er geht zu Bekannten. Ja. Mhm. Aber es handelt sich da um eine flüchtige Bekanntschaft. Eine Familie aus der Stadt, die im Sommer da bei ihm gewohnt hat. Verstehen Sie? Noch ja. Na wunderbar, also dann weiter. Der Familie aus der Stadt passt es nicht, dass der Bursche kommt. Aha. Er bringt eben Arbeit, Unbequemlichkeiten und so weiter. Oh. Der Bursche ist nicht auf den Kopf gefallen, man merkt es. Er beginnt überhaupt zu begreifen, dass das Stadtleben so seine Schwierigkeiten hat. Das sind sozusagen seine ersten Schritte. Klar? Also wie... Erst wie Sie bei ihm wohnten, da war alles in Butter. Aber wie er so bei Ihnen reinschneidet, da machen die ein langes Gesicht. Na, sowas kommt doch vor. Wohlgemerkt, die lassen es sich nicht anmerken, dass sie über seinen Besuch ungehalten sind. Das ist alles komplizierter. Der Regisseur musterte Pronja schweigend. Ist was unklar? Nein, alles klar. Sie tun, als ob... Sie tun, als ob. Jawohl. Probieren wir es mal. Also, die Worte, die lassen wir uns beim Spiel einfallen. Ja, wie denn? Sie kommen zur Tür rein und da sitze ich. Und Sie haben nun nicht mich vor sich, sondern Ihre Bekannten aus der Stadt. Sagen wir, den Hausherrn. Ah. Das Weitere findet sich. Benehmen Sie sich, wie es Ihnen in den Sinn kommt. Aber denken Sie daran, dass Sie nicht Prokopi, sondern... dieser Dorfbursche sind. Nennen wir ihn, Ivan. Ivan? Ivan. Also los. Pronja ging aus dem Zimmer heraus, wartete kurz und trat wieder ein. Guten Tag. Sie müssen anklopfen. Nochmal. Ronja ging hinaus, klopfte an. Ja, bitte. Ronja trat ein, blieb in der Tür stehen. Sie schwiegen eine Weile, schauten einander an. Wo bleibt ihr? Guten Tag. Das habe ich doch schon gesagt. Aber wir haben doch noch mal von vorn angefangen. Ach so. Ach, ganz von vorn? Ja. Nochmal? Ja. Ach so. Und Ponja ging wieder hinaus, klopfte an, wartete. Ja, bitte. Guten Tag. Ah, Ivan. Kommen Sie herein, bitteschön. Da kommen Sie doch herein. Sieht man sich auch mal. Tag auch. Er trat näher, griente, umarmte den Regisseur, klopfte ihm auf die Schulter. Wie geht's? Wie steht's? Wieso freust du dich? Na, dass ich dich sehe. Du freust dich doch auch. Ja, aber spürst du das denn nicht? Ich tu doch bloß so. Na, wieso denn? Ich hab doch überhaupt noch nicht gesagt, dass ich bei euch wohnen bleibe. Es kann ja auch sein, ich komme nur für eine Stunde. Ja. Der Regisseur krauste die Stirn, blickte Ponja aufmerksam ins Gesicht. Na gut, also. Also nochmal von vorn. Ja, stimmt, ich war wohl voreilig. Ja. Ponja ging wieder hinaus, klopfte an, wieder dasselbe. Wie gehabt. Na, wie geht's? Wie steht's? Na ja, so, so. Na, du, bist du dienstlich hier? Eigentlich nicht. Wieso eigentlich? Will Schauspieler werden. Wieder von vorn? Na, nein, nein, nein, weiter. Aber ohne Flachs. Du willst nicht Schauspieler werden, sondern willst, sagen wir mal, in der Trikotagenfabrik arbeiten. Trikotagenfabrik? Du willst also in die Stadt ziehen. Mhm. Und? Wie stellst du dir das vor? Hast du eine Bleibe? Na, bei dir. Ihr habt doch bei mir kampiert und jetzt kampiere ich eben mal bei euch. Also irgendwie kommen wir beiden nicht voran. Der Regisseur schritt sinnend im Zimmer auf und ab. Du darfst nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Nicht so plump. Etwas hinterhältiger. Pass auf. Pass auf. Wir heucheln beide. Ja? Ich bin ungehalten, dass du kommst, aber tue erfreut. Mhm. Und du merkst, dass ich ungehalten bin, aber lässt es dir nicht anmerken und tust ebenfalls erfreut. Ja, probieren wir es mal? Na klar. Ist eine prima Arbeit. Ehrenwort. Wenn die mich zu Hause im Kindhof sehen, machen die aus dem Club Kleinholz. Wieso Kleinholz? Na, vor Staunen. Da tragen die mich auf Händen raus. Ja, also probieren wir es. Ja. Aber nicht, dass sie mich dann auch raustragen. Vor Staunen. Ronja ging in den Flur hinaus, klopfte an, trat ein, grüßte. All das legte er selbst sich auf voller Vergnügen hin. Guten Tag. Ivan, wo kommst du denn her? Halt. Du musst dir auf die Schenkel klatschen, wenn du sagst, Ivan, wo kommst du denn her? Ronja zeigte, wie es gemacht werden musste. So. Der Regisseur fasste sich nachdenklich ans Kinn und willigte ein. Na bitte. So. Ivan, was machst du denn hier? Prima. Wie geht's? Wie steht's? Stopp! Ich sehe, dass du mir mein wirkliches Gefühl nicht anmerkst. Ich bin doch ungehalten, obwohl ich so tue, als ob... Na gut, weiter. Aber pass genau auf mich auf. Ivan, wo kommst du denn her? Ich will in die Stadt ziehen. Ganz? Für immer? Mhm. Will sehen, dass ich in der Fabrik einen Job finde. Hast du eine Bleibe? Der Regisseur verlor an Fröhlichkeit, aber Ponjas Freude am Spiel blieb. Na, bei euch, Mensch. Ihr habt doch mal bei mir auf dem Dorf gewohnt und nun ziehe ich eben mal so bei euch ein. Oder was? können zusammen fernsehen und solche Scherze. Ja, das schon. Aber wir haben so wenig Platz, Ivan. Mach doch nichts, Mensch. Raum ist in der kleinsten Hütte. Aber ich bin doch schon ungehalten, Ivan Prokopjew, Bronja. Mir reißt nur die Geduld. Ich schau doch schon finster drein als eine Gewitterwolke. Und du lächelst. Ach, Quatsch, ungehalten. Mach doch nichts, wenn ich einen halben Monat bei dir unterkomme. Mal ein bisschen aussteigen aus dem Dorf, Mensch. Ich suche mir einen Job, dann ziehe ich ins Wohnheim und solche Scherze. Ja, aber dann müssten wir ja einen anderen Film machen. Verstehst du? Ja, dann machen wir es eben anders. Ich komme eben angereist. Oder was? Also bitte. Von wo stammst du? Aus Kolunda. Und möchtest du wirklich in der Stadt bleiben? Scheißegal. Hab noch nicht drüber nachgedacht. Eigentlich nicht. Mir gefällt's bei uns besser. Ich taug wohl nicht für diesen Ivan. Wie soll ich's dir erklären? Also, da ist ein anderer Ivan vorgeschrieben. Ich hab doch das Drehbuch hier. Also, wie würdest du es denn machen? Du kommst meinetwegen in die Stadt? Nein. Wenn's so drinsteht, wozu dann? Sie werden's doch nicht meinetwegen umschreiben. Na, und wenn? Wenn du so zu den Bekannten kämst. Tag, wollt euch mal besuchen. Ah, uns besuchen, das ist aber scharf. Na, bleib gleich zum Kaffee. Und weiter? Na Mensch, will mir einen Job in der Fabrik suchen. Ja, wir sind aber ungehalten, dass du eine Zeit lang dann bei uns wohnen musst. Na, und was ist denn dabei, Mensch? Ich kann doch mal eine Zeit bei euch nächtigen. Nein! Das sind eben solche Leute, denen das nicht passt. Offen waren sie es nicht zu sagen, aber nicht gerade erfreut sind sie. Das sieht man. Das musst du sehen. Was machen wir da? Weiß nicht. Was steht denn drin in dem heiligen Buch? Drin steht's anders. Und dich verstellen? Kennst du nicht? Und wollen wir es nicht mal probieren? Wie schlecht sind sie, die dämlichen Leute da. Aber wo sollst du sonst schon unterkommen? Du kannst ja nicht einfach zurück ins Dorf, Ivan, kommen. Fangen wir doch noch mal von vorn an. Aber denk dran, ja? Aha. Ja, wieso? Ich hab da gesagt, ich hab doch gezeigt, welche. Ja, ich komm sofort runter. Ivan, Polja, warte mal 5 Minuten, da ist was schiefgegangen. Ich bin gleich wieder da. Die Dame kam mit Papieren reingeraschelt. Na, was ist, Typ? Wieso? Ich... Was ist? Also, gar nichts. Wieso? Ja, haut nicht hin. Steht ein anderer Typ drin im Drehbuch. Ja. Hat der Regisseur gesagt, dass Sie warten sollen? Na, bin gleich wieder da und solche Scherze, sagt er. Dann müssen Sie natürlich warten. Hier, lesen Sie so lange das Drehbuch. Da, wo das Lesezeichen ist, beginnt Ihre Episode. Mhm. Sie reichte Ponja ein Drehbuch, eilte mit einem anderen davon. Für Ponja hatte sie keine Spur Interesse mehr. Und Wehmut befiel plötzlich Ponja. Er stellte sich vor, wie der Zug morgen früh gerammelt voll auf dem Bahnhof einfährt. Wie die Leute über den Vorplatz rennen, um einen Busplatz zu ergattern. Und er wäre nicht dabei. Gröhlte nicht vergnügt im Laufen. »Mach Dampf, Alte, sonst fährst du auf den Puffer!« Und dann leuchteten auch nicht die ersten Häuschen seines Dorfes zwischen den Bäumen auf. Und es räuche nicht nach Kisiak-Qualm. Und die Mutter begrüßte ihn nicht auf der Schwelle mit ihrem üblichen, »Da bist du ja. Na, wie geht's deiner Schwester?« Und er antwortete nicht wie üblich, »Alles in Ordnung.« Na, Gott sei Dank. Er legte das Drehbuch auf den Tisch, nahm einen dicken Rotstift und schrieb auf ein leeres Blatt in dicken Buchstaben. Haut nicht hin, Mit uns, Lagutin Prokopi. Und ging. NDR 1 brachte 2 Hörspiele nach Geschichten von Wassily Schukschin. Sie hat ihren Mann nach Paris geschickt und Ivan, was machst du denn hier? Funkfassung Peter Greiner, Musik Gerd Bessler. Es sprachen Wolfgang Kieling, Peter Striebeck, Donata Höffer, Marianne Kehlau, Franz Josef Steffens, Gerda Gmelin, Joachim Baumert, Gertrud Niemitz, Tilman Nathaus, Katharina Schütz, Renate Pichler, Helmut Zierl und Günther Sauer. Die Regie führte Gerlach Fiedler.